Alles Wunder freuden, ziehen wir bald ein. Dort, wo keine Sünde und kein Leid wird sein. Jesus, unsere Sonne, ist das ewige Licht. Dort gibt's keine Angst, auf Feindschaft gibt's dort nicht. Komm zur Lebensquelle. Freude werden wir dort schauen, die hier will gewesen, doch im Gott vertrauen. Dort sind sie mit Jesus, singen ihm entzückt, und mit goldener Krone ist ihr Raum geschmückt. Идем в страну, где скорби нет, где сияет вечно, где живет же свет. Древо жизни там, на нем плоды всегда, зла тревог вражды не будет никогда. По